1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Panzer, Portugal und Griechenland. Panzer, Portugal und Griechenland. Meine Sendungen gefallen mir selber derzeit überhaupt nicht. Sie sind oberflächlich, zusammenhanglos und bisweilen arg improvisiert. Zumindest kommt mir das so vor. Schuld daran trägt allein die Fußball-Weltmeisterschaft. Ständig springe ich auf, lege den Kopfhörer zur Seite, verlasse mein Arbeitszimmer und starre auf die Glotze, völlig unabhängig davon, wer gerade gegen wen spielt. Denn neben den Sympathien für die eigene Mannschaft bleiben immer auch noch welche für den ganzen großen Rest an großen und zunehmend weniger großen Teams. Die Griechen etwa. Gerne hätte ich sie im Finale gesehen, gegen Deutschland. Eine machbare Aufgabe, erstens das. Und zweitens mag ich sie nun mal, auch wenn ihre Spielweise zuletzt nicht gerade donnernden Applaus herausforderte, im Gegenteil. Ein wenig fühlte ich mich bisweilen an eigene leidvolle Erfahrungen mit dem runden Leder erinnert. Damals, in der untersten Kreisklasse. Wir spielten nach meiner Erinnerung ähnlich träge, ähnlich defensiv. Und trotzdem hauten uns die Gegner aus all den benachbarten Stadtteilen nahezu nach Belieben die Hütte voll. Zumeist an Sonntagen gegen 13 Uhr, wenn vernünftige Menschen Rehbraten essen oder Spinat oder einfach nur in der Sonne liegen. Dann trabte ich gemeinsam mit völlig talentfreien 19-jährigen und absolut überforderten mehrfachen Familienvätern über staubige Ascheplätze. Als Libero. In der Rolle also, in der vor wenigen Jahren noch der Grieche Dellas glänzte. Sein Trainer Otto Rehhagel nannte ihn stets und gern den Koloss von Rhodos und rief damit die gleichnamige berühmte Bronzestatue in Erinnerung, an der die alten Griechen vor weit mehr als 2000 Jahren dem Vernehmen nach 12 Jahre gewerkelt hatten. 36 Meter hoch geriet dieses Weltwunder am Ende. Malereien zeigen gar üppige Schiffe, die durch seine gespreizten Beine in den Hafen von Rhodos fahren. Und trotzdem, rund 60 Jahre nach seiner Vollendung, stürzte der Koloss wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Schuld daran trug ein Erdbeben. Say what? Panzer Portugal und Griechenland. Dallas also und nicht Dallas, so wie es auch Corso heißt. Und nicht Torso, Auto Corso. Dallas also räumte hinten in der Abwehr der Griechen kräftig auf. Und nun, wo er in Südafrika nicht mehr zur Verfügung stand, argwöhnte die griechische Presse sogleich, der Trainer Rehhagel hätte am liebsten den kompletten Mannschaftsbus mit in die Verteidigung gestellt, wenn das bloß statthaft gewesen wäre. War es aber nicht, und deshalb tun sie mir ein wenig leid, die Griechen. Immerhin habe ich mit einigen Mal über Jahre in einem Haus gelebt. Unten im rechten Teil des Erdgeschosses betrieb der Spina eine Schneiderei. Der Postbote verfiel irgendwann auf die Idee, die für mich bestimmte Post einfach bei ihr zu hinterlegen. Der Spina nämlich war im Grunde immer da. Im Laufe des Vormittags betrat ich dann ihren Laden, nahm die Post an mich und ging ins Hinterzimmer, um Kaffee zu kochen. Außerdem stand dort ein winzig kleiner Aschenbecher, in den ich meine Zigarettenasche schnippen konnte. Irgendwann hatte der Spina mir erlaubt, in ihrem Ladenlokal rauchen zu dürfen, was ich als große Ehre empfand. Nur wenn Kundschaft auftauchte, musste ich mich schleunigst ins Hinterzimmer verziehen, um mit der Kippe nicht gesehen zu werden. Beide Räume waren durch einen dunkelroten Vorhang voneinander getrennt. Ansonsten war Rauchen niemandem gestattet, auch nicht der Spinas Mann, Christos. Wenn der den Laden betrat, legte er ständig die Stirn in Falten und wies nach draußen auf die Straße, dorthin, wo mein Wagen parkte, ein roter Opel. »Wann verkaufst du die Karre endlich?«, fragte er mich dann regelmäßig. »Heute nicht mehr«, pflegte ich ebenso regelmäßig zu antworten. Christos wusste als einer von nur wenigen, dass an der Karre, wie er sie ständig nannte, ständig etwas zu reparieren war. Häufig nämlich stand sie auf der anderen Seite der Straße im Hof einer Werkstatt, die sich dort befand. Aber es waren immer nur Kleinigkeiten, die es zu reparieren galt, ganz ehrlich. Aber Christos war nun einmal der Meinung, ein Wagen müsse laufen wie Dallas, der Koloss von Rhodos. Nicht unbedingt schnell, aber eben zuverlässig. blue, I said, how am I doing? Hey, hey, Gio, baby, I'll show. Now, I ain't bragging, but it's understood that everything I do, I sure do, good Lord. How am I doing? Hey, hey, tweet, tweet, tweet, twat, woo. How am I doing? Hey, hey, sweet, sweet, yin, yin, yin. How am I doing? Hey, hey, Gio, baby, I'll show. I admit I'm not the best in town, but I'll be the best till the best comes around. Now, how am I doing? Hey, hey, tweet, tweet, tweet, twat, twoo. Oh, wow. Oh. A gal named Sadie Doreen, the hottest gal down in New Orleans. She liked to dance, she liked to sing, she'd take a chance on any old thing. The other night down at the hall, while the band was playing, Sadie stepped out on the floor, and this is what she sang. How am I doing? Hey, hey, tweet, tweet, tweet, twat, twoo. I said, how am I doing? Hey, hey, Gio, baby, oh, show. All I need is two little drinks, but you done got me stuttered and I just can't quit. Oh, how am I doing? Hey, hey, tweet, tweet, tweet, twat, twoo. How am I doing? Hey, hey, sweet, sweet, yin, yin, yin. How am I doing? Hey, hey, Gio, baby, oh, show. I saw the moon from under a tree. Please, Mr. Moon, don't you tell on me. How am I doing? Hey, hey, tweet, tweet, tweet, twat, twoo. Oh, can't you hear me a-shouting? How am I doing? Panzer, Portugal und Griechenland. Wenn ich meinen Kaffee in der Schneiderei von Despina geleert hatte, erschien in aller Regel Stylianos. Er betrieb im linken Flügel des Erdgeschosses eine griechische Grillstube zusammen mit Maria, seiner Frau. Stundenlang brüteten wir dort an einem der Stehtische oft über den ausgedruckt vor uns liegenden Spielpaarungen des bevorstehenden Fußballwochenendes und versuchten uns festzulegen, wer nun gegen wen gewinnen würde. Wir waren beide kleine Zocker. Oft nahmen wir uns vor, aufs Ganze zu gehen und 100 deutsche Mark setzen zu wollen. Doch wir wurden uns nie einig, selbst wenn es um Bayern München ging. Und schon gar nicht beim Thema Borussia Dortmund. Stylianos war ein echter Fan. Er sah Dortmund im Vorfeld grundsätzlich als siegreiches Team. Ich zweifelte ständig. Und am Ende zockten wir dann mit Einsätzen von 5 oder bestenfalls 10 Deutschmark. Irgendwann kam dann auch Christos rein, von gegenüber, aus dem Schneiderladen. Klaus, Klaus, Klaus, rief er, wann verkaufst du endlich deine Karre? Wenn ich mit einem dieser Tippzettel endlich mal so viel gewinne, dass ich mir eine neue kaufen kann, sagte ich, wohl wissend, dass daraus wohl nie etwas werden würde. Längst hatte der Wagen im Übrigen seinen wohlverdienten Spitznamen weg. Panzer wurde er gerufen. Seine Lautstärke beim Fahren war beträchtlich. Doch nicht allein darüber rümpfte Christos beständig die Nase. Das Wageninnere war randvoll mit Kaffeebechern, Frittenschalen, T-Shirts, alten Zeitungen und einer beträchtlichen Anzahl von Audiokassetten. Und schlimmer noch aus Sicht von Christos, der Wagen hatte zwar zwischenzeitlich die 500.000 Kilometer-Marke deutlich überschritten, jedoch war er bisher nicht einen Zentimeter über griechische Straßen gerollt. Die Ferien in jenen Jahren verbrachten wir größtenteils in Portugal. Und mit Portugal konnte Christos, der Grieche, nicht sonderlich viel anfangen. Wenn ich etwa jemals eine fingierte Landkarte vor ihm ausgebreitet hätte, auf der sich Portugal unmittelbar neben dem Nordpol befunden hätte. Christos hätte das so akzeptiert und seiner Frau Despina berichtet, ich würde in den Ferien an den Nordpol fahren, nach Portugal. Gather overhead, it's getting colder now. Try to remember what you said, I'm getting older now. And the nights are hard to take, now you're so far from me. And the silence has become like a symphony. And the air is damp tonight, it's creeping into. You know it wasn't right what you took from me. And the nights are hard to take, now you're so far from here. And the silence it won't break, now it's all I. Well, someday. So they say. But I've got to much time on my hands. Panzer, Portugal und Griechenland. Diese ständigen Fahrten nach Portugal, um ehrlich zu sein, wir absolvierten sie mit Panzer, meinem roten Opel. Man hätte die geschätzt knapp 3000 Kilometer auch mit dem Flieger absolvieren können. Schneller und preiswerter wäre das allemal gewesen, zugegeben. Christos zeigte mir oft genug einen Vogel. Du spinnst doch, sagte er. Mit der Karre würde ich nicht mal bis Mannheim fahren. Ich kann mich in Portugal so besser bewegen, sagte ich jeweils trotzig. Kannst dir dort auch einen Mietwagen nehmen, sagte er und schüttelte verständnislos den Kopf. Ist mir aber zu teuer, entgegnete ich, wobei ich sehr wohl wusste, dass ich mich hier auf eine Milchmädchenrechnung einließ. Die Wahrheit war schlicht und ergreifend. Ich flog nicht sonderlich gerne und eigentlich auch nur dann, wenn es absolut unvermeidlich schien. Aber das musste Christos nicht unbedingt wissen. Seiner Frau Despina hatte ich es mal erzählt, weil ich sicher war, sie würde dicht halten. Irgendwann nämlich hatte mich oben in der Luft Absturzfantasien heimgesucht und als der entsprechende Flieger sicher gelandet war, wusste ich, das sollte es zunächst einmal gewesen sein. Zudem fand ich schnell heraus, dass ich mich mit dieser Haltung in allerbester Gesellschaft befand. Robert Smith etwa von The Cure hatte sich unmittelbar vor einem Flug nach Australien nach meinen Informationen einmal regelrecht einschläfern lassen. Auch David Bowie fühlt sich in der Luft nach allem, was ich weiß, nicht sonderlich wohl. Dazu kommt neben vielen, vielen anderen der niederländische Ex-Fußballer Dennis Bergkamp. Zu seiner Zeit beim FC Arsenal hatte der einen guten Teil der anstehenden Auswärtsspiele seines Clubs auf dem Kontinent schlicht streichen müssen, wegen Flugangst. Sehr zum Verdruss übrigens eines meiner englischen Freunde, Steve. Der war nach einer Niederlage vom FC Arsenal aus spontanem Frust heraus tatsächlich aus dem Fenster des ersten Stocks gesprungen, hatte wie ein Rohrspatz auf den fehlenden Dennis Bergkamp geflucht und erst Minuten später festgestellt, dass er sich ganz offensichtlich bei seinem Sprung einen Fuß verstaucht oder aber sogar gebrochen hatte. »Komm, Steve, entspann dich«, hatte ich sinngemäß zu ihm gesagt, »lass dein Bein verarzten und dann kommst du mal wieder mit zum SC Preußen.« Gemeint war eigentlich der SC Preußen, aber Steve sagte immer Preußen. Keine Ahnung warum, vielleicht bereitete ihm die Aussprache wirklich Mühe. Oder aber er hielt unterklassigen Fußball womöglich tatsächlich für Preußen, für absolutes Gift. Tips from rainy day woman, stepping in time to the eggs in my mouth, makes it hard to hear my voice, the noise. Right. gonna get back those times when you were mine. When apples fall, it's the time, babe. I'll take your hand, I'll give my heart. Have you, my love? I really don't want to have none at all. When the moon peaks over the mountain, I'm on my way. I'm walking down on this endless highway. Panzer, Portugal und Griechenland. Meine Sendungen gefallen mir selber derzeit überhaupt nicht. Sie sind oberflächlich, zusammenhanglos und bisweilen arg improvisiert. Zumindest kommt mir das so vor. Und Schuld daran trägt allein die Fußball-WM. Eine der letzten wirklich brauchbaren Ideen für eine Sendung kam mir zuletzt während des Spiels Portugal gegen Nordkorea. Mit einem guten Gefühl verließ ich mein Zimmer und sah mir das Treiben der beiden Mannschaften an. Die würden von Wacker Burghausen noch die Hütte vollkriegen, gab ich belustigt von mir, als Cristiano Ronaldo soeben das halbe Dutzend für Portugal vollgemacht hatte. Dann fiel kurz darauf ein 7. Tor und plötzlich suchte ich vergebens nach meiner vermeintlich guten Idee. Sie war spurlos verschwunden, so wie ein Ball, der statt ins Tor in den benachbarten Fluss gedroschen wird und von dannen treibt. Träge, so wie ein von Griechenland vorgetragener Angriff. Verspielt, so wie ein Kurzpass-Festival der Portugiesen in Höhe der Mittellinie. Während einer dieser Fahrten nach Portugal übrigens, überquerten wir mit Panzer kurz vor Paris einen Fluss, der nach meiner Erinnerung auf den Namen Loas hörte und dessen Schreibweise, vom anfänglichen L einmal abgesehen, exakt der englischen Band Oasis entsprach. Ich wertete das als ein Zeichen, denn tatsächlich lief in der Anlage des Wagens schon seit einer Weile als Dauerloop gewissermaßen Wonderwall, das 90er-Jahre-Jahrzehntwerk schlechthin der Band aus Manchester. So viel Zufall auf einmal kann es nicht geben, dachte ich, stieg hart in die Eisen und brachte den Wagen zum Stehen. Wir gingen ans Flussgeländer, blickten hinab in das trübe Wasser und lauschten den Klängen von Wonderwall. Jetzt hast du einen Wunsch frei, sagte meine Freundin, aber nur einen. Ich wünsche mir, dass der Auspuff nicht wieder abfällt, so wie im letzten Jahr. Sonst lachen mich die Griechen aus, wenn wir nach Hause kommen, sagte ich. Und Christos wird wieder behaupten, auf einer griechischen Straße wäre mir das nicht passiert. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Panzer, Portugal und Griechenland. Mein Wunsch ging in Erfüllung, der Auspuff hielt. Irgendwann verließen wir Frankreich und kamen nach Spanien. Hinter Madrid tat sich eine bizarr zerklüftete Bergwelt auf und über unserem Wagen kreiste für längere Zeit eine Horde von leibhaftigen Geiern. Wir steuerten ein einsam gelegenes Hotel an. Der Inhaber glich auf fast schon unheimliche Weise dem Schauspieler Horst Tappert und seiner Figur Derrick. Kurzzeitig wähnte ich mich in einem schlechten Film. Eine Zeile der Bollock Brothers schoss mir durch den Kopf. Woke up this morning, found myself dead. Doch am nächsten Tag erwachten wir quicklebendig und erreichten schließlich Portugal. Aus den Bars am Strand dröhnte all der Trash aus den britischen Charts längst vergangener Tage. Rick Astley, Samantha Fox, die frühe Kylie Minogue. Fado, die tief traurige, traditionelle Musik Portugals. Fehlanzeige. Als ich 3 Wochen später heil und unversehrt wieder zu Hause war, kontaktete mich ein junger Portugiese namens Vasco und schlug mir vor, doch mal eine Sendung zum Thema portugiesischer Punkrock zu machen. Keine schlechte Idee, befand ich, und fuhr mit meinem Wagen Panzer zu ihm, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Das Gefährt hatte an Lautstärke während der letzten Wochen noch einmal deutlich zugelegt. Vasco wohnte, wie sich herausstellte, noch unter dem Dach seiner Eltern. Die Familie begrüßte mich bereits vor dem Haus. Ich stoppte den Wagen, stieg aus und gab den Dreien die Hand. »Mit dem Wagen wollen Sie in Portugal gewesen sein?«, fragte mich der Vater von Vasco. »Unmöglich«, sagte er, »unmöglich.« Ich sagte ihm, ich sei sogar im unwegsamen Gelände diverser Hügel und Berge gewesen, wo man nichts weiter gesehen habe als endlos große Korkplantagen. Einen solchen Berg hätte ich auch gerne einmal, sagte ich ihm, nur mit Korkbäumen, die alle 7 Jahre einmal geerntet werden. Warum? Fragte mich der Mann. Weil ich danach jeweils immer wieder 7 Jahre frei hätte, entgegnete ich, bis zur nächsten Ernte. Ungläubig blickte er mich an und näherte sich erneut dem Wagen, dessen Rot kaum zu sehen war. Eine dicke, graue Staubschicht hüllte das Fahrzeug nahezu komplett ein. »Unmöglich«, sagte er erneut. Ich öffnete den Kofferraum und zeigte auf eine Art von Tonkrug, mit dem portugiesische Fischer gemeinhin ihre Tintenfische fangen. Das Behältnis war über und über bestückt mit Muschelschalen und es stank bestialisch. Der Mann verdrehte die Augen. »Schon gut«, »ich glaube Ihnen«, sagte er. »Jetzt kommen Sie erst einmal herein.« Spät am Abend verließ ich das Haus der Familie, parkte den Wagen wie immer vor dem Ladenlokal der griechischen Schneiderei und schlich mich hoch in meine Wohnung. Mitsamt des stinkenden Tonkruges, den ich umgehend in siedend heißes Seifenwasser legte. Ein Glück nur, dass die Griechen mich nicht bemerkten, insbesondere Christos. Der hätte ganz sicher einen nicht enden wollenden Vortrag über die hochmoderne griechische Fischereiflotte gehalten und sich ganz sicher höhnisch erkundigt, ob die Gewässerqualität Portugals in etwa verglichen werden könne mit dem Inneren meines Wagens, wo sich gerade wieder einmal alles nur Denkbare stapelte. Dann hätte er die Nase gerümpft. Und ich glaube, seine Frau Despina, Stylianos der Grillmeister und auch dessen Frau Maria, sie hätten alle dasselbe getan. Gute Nacht, alles Liebe, alles Gute, ciao. I found his friendly voice drowning in the words about things. My mother, I cry tonight for wanting to see him all the time. Time rushes by when he talks and I listen to his lie. Wearing this body tonight, but I fly. And I want this man and his light. Our lives each last a minute. Make that my heart, poor thing, may live life in an hour and your side.